Hörübung zu Kapitel 6, Abschnitt C. Thema Stress. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserer Reihe Ratgeber Gesundheit. Wir möchten uns heute mit dem Thema Stress beschäftigen und begrüßen im Studio als Experten ganz herzlich Martin Hampel. Herr Hampel, Sie haben ein neues Buch mit dem Titel Stress in der modernen Gesellschaft veröffentlicht. Ist Stress eine Erscheinung unseres modernen Industriezeitalters? Nein. Stress hat es zu allen Zeiten gegeben. Eigentlich ist Stress ein Überlebensreflex. Biologisch ist der Ablauf ganz einfach zu erklären. In einer Gefahrensituation alarmiert das Gehirn das vegetative Nervensystem. Es kommt zur Produktion von Adrenalin und Noradrenalin, die innerhalb weniger Sekunden für eine Mobilmachung des Körpers sorgen. Die Energiereserven des Körpers, also Zucker und Fett, werden geplündert. Das Herz schlägt schneller und versorgt die Muskeln mit mehr Sauerstoff. Im Augenblick der Gefahr stellt uns der Körper durch diese Prozesse Kraft und Schnelligkeit zur Verfügung. Ist die Gefahr vorbei, schaltet der Körper wieder auf Normalfunktion. Dieses Stressempfinden haben die Menschen überall auf der Welt, egal wo sie leben. Aber warum empfinden dann einige Leute ihr Leben als besonders stressig? Andere wiederum können Probleme sehr gut bewältigen. Das Stressempfinden hängt nicht nur von äußeren Faktoren ab, sondern auch vom Individuum selbst. Etwa 30% der Stressreaktion wird von den Genen bestimmt. Das heißt, die Vererbung spielt eine große Rolle. Ein zweiter Punkt ist das Geschlecht. Frauen empfinden Stress stärker als Männer. Und ein dritter Einflussfaktor ist die Prägung durch die Eltern und die Umwelt. Sie sagen, die Eltern hätten Einfluss auf das Stressempfinden. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Nehmen Sie zum Beispiel ein Baby, das schreit, weil es Hunger hat. Reagieren die Eltern auf das Schreien und stillen den Hunger, dann entwickelt das Kind ein Grundvertrauen. Es merkt, meine Probleme werden gelöst. Schreit das Baby aber vergebens, macht es das erste Mal Bekanntschaft mit dem Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn einem Kind von Seiten der Eltern oder der Lehrer immer wieder Erfolgserlebnisse verweigert werden, verfestigt sich dieses Gefühl. Das Kind wird es später schwerer haben, in Stresssituationen richtig zu reagieren. Zum Ablauf einer Stressreaktion gehört ja auch, wie Sie vorhin gesagt haben, dass wir uns nach einer Krise wieder erholen. Was passiert, wenn uns das nicht gelingt? Wenn der Körper nicht wieder auf Normalfunktion umschaltet, wird es gefährlich. Eigentlich kann man sagen, erst dann wird es gefährlich, denn die Stressreaktion an sich ist ja zunächst erst einmal eine Gefahrenabwehrreaktion. Bleibt der Körper also auf Daueralarm, hat das direkte Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach, wir vergessen immer mehr. Unsere Gefühlswelt verändert sich, wir werden unzufrieden, unsicher, ängstlich, unausgeglichen, nervös oder aggressiv. Es kann außerdem zu Verkrampfungen und Verspannungen der Muskeln kommen. Und im allerschlimmsten Fall können durch die ständige Reaktionsbereitschaft des Körpers auch ernsthafte Krankheiten wie Bluthochdruck, Schlafstörungen oder Magen- und Darmgeschwüre entstehen. Welche Leute oder Gruppen sind Ihrer Meinung nach am meisten gefährdet? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in der Arbeitswelt Vorgesetzte viel mehr unter Stress leiden als Mitarbeiter, die weniger Verantwortung tragen. Es gibt eine Studie, die britische Regierung unter mehr als 10.000 Beamten durchgeführt hat. Das Ergebnis wird Sie erstaunen. Die Angehörigen der niedrigsten Hierarchiestufen meldeten sich dreimal so oft krank wie ihre Chefs. Und es kommt noch schlimmer. Sogar ihr Risiko zu sterben ist dreimal höher. Das könnte ja auch daran liegen, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen ungesünder leben. Darüber gibt es ja auch Studien. Zum Teil haben Sie recht. Doch nach den Ergebnissen der britischen Wissenschaftler spielt ein Gefühl beim Umgang mit Stress eine wichtige Rolle, nämlich das Gefühl der Selbstbestimmung. Also zum Beispiel Kontrolle über eine bestimmte Situation zu haben, Entscheidungen treffen zu können oder sich die Arbeit selbst einteilen zu können. Das entlastet die Psyche. Was empfehlen Sie Ihren Lesern? Wie kann man am besten mit Stress umgehen? Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Es gibt verschiedene Mittel. Die meisten sind ja allgemein bekannt. Zum Beispiel hilft regelmäßige Bewegung beim Stressabbau. Oder die Nutzung bestimmter Entspannungsmethoden, wie zum Beispiel autogenes Training. Wenn das allerdings alles nicht mehr hilft, dann sollte man einen Therapeuten aufsuchen, der es einem ermöglicht, das Leben wieder mit den eigenen Zielen und die Ziele mit den eigenen Fähigkeiten in Einklang zu bringen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Herr Hampel ist in der nächsten halben Stunde noch bereit, Ihre Fragen an unserem Servicetelefon zu beantworten. Also rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0341 209 209 0.